Erster Teil: Gegenüberstellung. Der Arier erschafft, der Jude verschafft sich die Welt. Alexander Graf Thörig. Erstens: Drei Arten von Politikern haben sich im Laufe der Zeiten in unserem öffentlichen Leben herausentwickelt und sind deutlich zu unterscheiden. Zur ersten Gruppe gehören alle diejenigen, die durch Rednerbegabung und eine gewisse Befähigung, Angelegenheiten des öffentlichen Lebens durchzudenken und darzustellen, bald nach ihrer Mittelschulbildung sich der Politik überantwortet haben und nun in irgendeiner landläufigen Partei Unterkunft findend, ein Leben lang die Obliegenheiten und Bestrebungen ihres Parteiprogramms schlicht und recht vertreten, ohne irgendwie durch ablenkende eigene Gedanken aus dem sicheren und gewohnten Gleise entführt zu werden. Es sind dies diejenigen, die als Berufspolitiker am besten und aufschlussreichsten zu bezeichnen wären. Denn ebenso wie der Kaufmann, der Bauer oder der Durchschnittsarzt dem einmal ergriffenen Berufe in gelassenem Alltagswirken ein Leben lang dient, ebenso füllt diese Masse von Berufspolitiker den einmal eingenommenen Platz brauchbar und klaglos aus, ohne mehr zu sein als ein leicht austauschbares Rädchen in einer unverändert bleibenden und als vollendet hingenommenen Maschinerie. Seltener schon ist die zweite Gruppe der berufenen Politiker. Das sind diejenigen, die von Natur aus, sei es durch ein tief ausgeprägtes Gefühl für das Allgemeinwohl, sei es durch eine leidenschaftliche Liebe und Hingabe an ihr Vaterland, produktive Kräfte für Organisation und Staatlichkeit besitzen, die sie gebieterisch und unbesiegbar der politischen Laufbahn zuführen. Solche Naturen, die man als geborene Politiker bezeichnen muss, waren der Freiherr von Stein, Bismarck, Lord Beaconsfield, Friedrich der Große, Perikles, Engelbart Pernersdorfer, Pitt, Robespierre, Cromwell, um aus den verschiedensten Lagern und Zeiten Männer zu nennen, die, ob zum Segen oder zum Fluche ihres Volkes, dem gebieterischen Drange nach Einwirkung und Gestaltung des öffentlichen Lebens zu gehorchen, durch ihre Uranlage gedrängt wurden. Endlich aber gibt es Zeiten der furchtbarsten Not und Bedrängnis für Völker, die durch äußere oder innere Katastrophen in ihrer Existenz gefährdet sind und deren Untergang unmittelbar bevorsteht. In solchen Zeiten können produktiv veranlagte Männer durch die Not und Bedrängnis ihres Volkes derart aus ihrer gewohnten Bahn gerissen und um alle gute Entfaltungsmöglichkeit gebracht werden, dass sie, erkennend, dass der Untergang ihres Volkes all ihre weiteren Bestrebungen zur völligen Sinn- und Nutzlosigkeit verdammen würde, all ihr bisheriges Tun in jähem Entschlusse beiseite werfen und ausschalten, um mit voller Inbrunst und Entschlossenheit ihr ganzes Leben der Errettung ihres der Vernichtung zutaumelnden Volkes nunmehr zu weihen. Solche als Verzweiflungspolitiker zu bezeichnende Männer werden entweder in diesem Verzweiflungskampf ihres untergehenden Volkes noch in letzter Stunde durch ihre unbesiegliche Kraft und Entschlossenheit den Untergang zu verhindern wissen, oder aber lieber selber zugrunde gehen, als von ihrer so plötzlich nicht erwählten, sondern von äußerem Schicksal auferlegten Aufgabe zu lassen. Gelingt es jedoch in letzter Stunde, das in Lethargie ohnmächtiger Schwäche und Taten unfähiger Verschlafenheit hinsiechende Volk zur Erkenntnis der Todesgefahr, zum Zusammenschluss der auseinanderstrebenden Einzelnen, zum begeisterten Aufflackern und Aufflammen schier erloschenen Lebens aufzuschüren, dann wird solch ein Verzweiflungspolitiker, wenn sein Werk der Errettung gelang, mit tausend Freunden dem Politiker des Berufes und der Berufung das öffentliche Leben wieder anvertrauen und von nun an auf altgewohnten eigensten Pfaden aufatmend und für der unverstört weiter fortzuschreiten. Solch ein Verzweiflungspolitiker aber wurde der Verfasser von Geist und Judentum in dem Augenblicke, da Deutschlands Niederlage und der ungeheuerliche Umsturz es ihm unzweideutig klar machten, dass all das, was ihm das Leben lebenswert, die schaffende Tätigkeit sinnvoll und fruchtbringend erscheinen ließ, ja, dass jede Möglichkeit ihm genommen wäre, mit all dem, was er war und wollte, überhaupt jemals noch einen freien und allem lebendigen Geiste zugeneigten Menschentume zu dienen, soferne dem Untergange des deutschen Volkes nicht in letzter Stunde Einhalt geboten würde. Und so wurde er denn aus Verzweiflung gebieterisch dazu gedrängt, durch persönliches Hervortreten und die Macht des gesprochenen Wortes aufklärend in Deutschland einzugreifen. Und so stand es bei ihm also gleich fest, dass deutscher Geist oder Judentum, Deutschland oder Zion von nun an die Parole lauten müsse und die Zeit des gelassenen philosophischen Ergründens und Verallgemeinerns vorüber sei und erst dann wieder erstehen könne, wenn die Tat der Befreiung von der unmittelbar bevorstehenden jüdischen Weltherrschaft aller gelassenen, schaffenden deutschen Tätigkeit die notwendige Grundlage und freie Bahn erst wieder erschlossen hätte. Und so war denn auch der Titel meiner beiden vorerst für mein persönliches Leben so folgenschweren Vorträge in den Monaten Januar und März 1919 »Deutscher Geist oder Judentum«. Und so hat denn die Verzweiflung ob dem Ahnungslosen durch kein wahres Erkennen der Sachlage aus Traum und Dusel erwachenden, von furchtbarster Vergewaltigung bedrohten deutschen Volke mich in die Reihen der dem Tage dienenden Politiker getrieben, ein Dienst, dem ich erst dann befreit und erlöst aufatmend entsagen werde, wenn die Gefahr für das deutsche Volk glücklich überwunden sein wird oder aber, wenn mein verzweifelter Kampf nutzlos verliefe und durch mein Ausscheiden das Ende der mir selber auferlegten Pflichterfüllung herbeigeführt wäre.